Abschnitt 4 aus Die Blinde, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Er setzt uns alle zurecht. Ich habe bisher unterlassen, einer der Haupttugenden des ehrwürdigen Finch Erwähnung zu tun. Er war ein vollendeter Meister in jener besonderen Art der Peinigung unserer Mitmenschen, genannt Vorlesen, und er wandte diese Peinigungsmittel so oft er konnte bei seiner Familie an. Von dem, was wir bei diesen Gelegenheiten litten, will ich schweigen. Es genüge, wenn ich sage, dass es dem Pfarrer einen unaussprechlichen Genuss gewährte, seine eigene prächtige Stimme zu hören. Wenn die Vorleserage Herrn Finch befiel, gab es kein Mittel, ihm zu entrinnen. Bald unter diesem, bald unter jenem Vorwande kam er mit seinem Buche in der Hand zu uns unglücklichen Frauen hinunter, ließ uns an dem einen Ende des Zimmers Platz nehmen, setzte sich an das andere Ende, öffnete seinen schrecklichen Mund und feuerte stundenlang seine Worte auf uns ab, wie Schüsse nach einer Zielscheibe. Bisweilen las er uns Shakespeare'sche oder Milton'sche Poesie, bisweilen parlamentarische Reden von Burke oder Sherrington vor. Er mochte aber lesen, was er wollte. Er deklamierte. Alles in derselben lauten und prätentiösen Weise, immer stellte er sein eigenes Ich so durchaus in den Vordergrund und ließ die Dichter oder Redner, die er uns vorzuführen vorgab, so ganz zurücktreten, dass sie jede Spur ihres eigentümlichen Gepräges verloren und alle nur zu unerträglichen Abbildern des ehrwürdigen Finch wurden. Ich datiere meine ersten Zweifel an der unerreichbaren Vollendung der Shakespeare'schen Poesie von den Vorlesungen des Pfarrers her und schreibe derselben Veranlassung meinen unversöhnlichen Hass gegen Burkes Abhandlungen über die politischen und anderen Fragen seiner Zeit zu. An dem Abende, wo Nugent Dubourg in Browndown erwartet wurde und wo wir besonders wünschten, in Ruhe gelassen zu werden, um Toilette zu machen und über den erwarteten Besuch im Voraus plaudern zu können, bekam Herr Finch nach dem Tee wieder das Gelüste, seine Familie mit Worten zu beschießen. Dieses Mal wählte er Hamlet als Mittel zur Entfaltung seiner Stimme und erklärte sein heutiges Leseexerzitium vorzüglich zum Besten für meine arme Person unternehmen zu wollen. »Mein liebes Kind, ich habe es zufällig neulich mit angehört, wie Sie Lucilla etwas vorlasen. Es war ganz artig in seiner Art, wirklich ganz artig, aber Sie werden mir als einem mit der Kunst des Vorlesens sehr vertrauten Manne gestatten, Ihnen zu bemerken, liebe Madame Pratolungo, dass Ihnen ein paar Winke von mir sehr förderlich sein würden. Ich will Ihnen einige Ideen an die Hand geben. Liebe Frau, ich beabsichtige, Madame Pratolungo einige Ideen an die Hand zu geben. Achten Sie gefälligst besonders genau auf meine Pausen und auf meine Behandlung der Stimme am Schluss der Zeilen. Lucilla, die Sache ist von Interesse für dich, liebes Kind. Madame Pratolungos Vervollkommnung im Vorlesen ist eine für dich wichtige Angelegenheit. Geh nicht fort.« Lucilla und ich waren an jenem Abende gerade Gäste am Tische des Pfarrers. Es war einer der regelmäßig wiederkehrenden Tage, wo wir unsere Seite des Hauses verließen, um uns dem Familienkreise anzuschließen oder, wie Herr Finch es nannte, an der Abendmahlzeit des Seelenhirten teilzunehmen. Seine Zuhörerschaft bestand also aus seiner Frau, seiner ältesten Tochter und mir. Ein Lächeln entsetzlicher Freude überflog das Antlitz seiner Ehrwürden, als er uns von dem anderen Ende des Zimmers aus mit seinen Blicken überflog und das Feuer seiner Stimme gegen uns eröffnete. »Hamlet, erster Akt, erste Szene. Helsingør. Eine Terrasse vor dem Schlosse Francisco auf dem Posten. Bernardo tritt auf. Bernardo: Wer da? Francisco: Nein, antwortet mir, steht und gebt euch kund. Frau Finch schlägt ihren Schal auseinander, gibt dem Baby die Brust und versucht auszusehen, als erfreue sie sich eines großen geistigen Genusses. Folgt eine in tiefem Bass geführte Unterhaltung zwischen Francesco und Bernardo. Bum, bum, bum. Horatio und Marcellus treten auf. He, halt, wer da? Freund dieses Bodens und Vasall des Dänen. Madame Pratolungo fängt an, den erklärenden Vortrag Shakespeares wie immer in ihren Beinen zu fühlen. Sie versucht es auf ihrem Stuhle zu sitzen, vergebens. Sie leidet an der ihr aus bitterer Erfahrung schon zur Genüge bekannten Krankheit Hamlet-Zuckungen. Bernardo und Francesco, Horatio und Marcellus unterhalten sich. Bum, bum, bum. Der Geist von Hamlets Vater tritt auf. Herr Finch macht eine furchtbare Pause. In der unheimlichen Stille hören wir das Saugen des Baby. Frau Finch erfreut sich ihres geistigen Genusses, Madame Pratolungo leidet an nervösen Zuckungen, Lucilla wird von ihr angesteckt und bekommt gleichfalls Zuckungen. Marcellus Finch fährt fort. »Du bist gelehrt, sprich du mit ihm, Horatio!« Bernardo Finch. »Sieht's nicht dem Könige gleich? Schau's an, Horatio!« Lucilla Finch unterbricht den Dialog. »Papa, es tut mir sehr leid, aber ich habe den ganzen Tag nervöse Kopfschmerzen gehabt. Bitte entschuldige mich, wenn ich einen Gang durch den Garten mache.« Der Pfarrer macht wieder eine Pause und starrt seine Tochter an. Lucilla geht ab. Horatio sieht den Geist an und nimmt den Dialog wieder auf. »Ganz gleich, es macht mich starr. Bum, bum, bum.« Das Baby ist satt. Frau Finch sucht ihr Tuch, Herr Finch hält inne, starrt umher, fährt wieder fort und gelangt zur zweiten Szene. Der König, die Königin, Hamlet, Polonius, Laertes, Voltimand, Cornelius, Herren vom Hofe und Gefolge. Lauter ehrwürdige Finche. Oh, meine Beine, bum, bum, bum. Dritte Szene. Laertes und Ophelia treten auf. Beide sind Pfarrer von Dimchurch, beide haben tiefe Bassstimmen, beide sind kaum 5 Fuß hoch, blatternarbig und tragen nicht ganz saubere weiße Krawatten. Herr Finch liest weiter und weiter und immer weiter. Frau Finch und Baby schließen gemeinschaftlich die Augen und schlummern. Madame Pratolungo leidet an so furchtbarer nervöser Unruhe in ihren unteren Extremitäten, dass sie nach einem geschickten Chirurgus Verlangen trägt, der sie mit seinem Messer von ihren Beinen befreien könnte. Herr Finch gelangt in immer tieferen Basstönen und immer größerer Begeisterung zur 4. Szene. Hamlet, Horatio und Marcellus treten auf. Gerechter Himmel, was höre ich? Kommt uns Hilfe von außen? Höre ich nicht Fußtritte auf dem Vorplatz? Ja, Frau Finch schlägt die Augen auf, sie hat, wie ich, die Fußtritte gehört und freut sich gleich mir über dieselben. Der ehrwürdige Hamlet aber hört nichts als seine eigene Stimme. Er beginnt die 4. Szene. Die Luft geht scharf, es ist entsetzlich kalt. Die Tür öffnet sich. Der Pfarrer fühlt gerade im rechten Augenblick einen für die Szene passenden Luftzug. Er sieht sich um. Wehe dem Eintretenden, wenn er dienende Person ist. Aber nein, es sind Gäste. Dem Himmel sei Dank, Gäste. Willkommen, meine Herren, willkommen. Dank Ihnen ist es für heute mit dem Hamlet vorbei. Es treten 2 Personen auf, die sofort berücksichtigt sein wollen. Herr Oscar Dubourg, der seinen von Amerika kommenden Zwillingsbruder, Herr Nugent Dubourg, einführt. Erstaunen über die außerordentliche Ähnlichkeit beider war das erste Gefühl, das uns alle 3 bei ihrem Eintritt ergriff. Sie waren sich vollkommen ähnlich in Wuchs, Gang, Gesichtsbildung und Stimme. Beide hatten dieselbe Haarfarbe und vollkommen bartlose Gesichter. Oscars Lächeln umspielte Nugents Lippen. Nugent hatte genau dieselben kleinen, etwas fremdländischen Handbewegungen wie Oscar. Und endlich zeigten Nugents Wangen gerade die Hautfarbe, vielleicht eine Nuance dunkler, welche Oscar für immer verloren hatte. Der einzige Unterschied, welcher es möglich machte, sie in dem Augenblick, wo sie zuerst das Zimmer betraten, voneinander zu unterscheiden, der schreckliche Kontrast der Hautfarbe zwischen dem Bruder, den die Arznei blau gefärbt hatte, und dem, der noch so war, wie ihn die Natur geschaffen hatte, diesen Unterschied war Lucilla zu entdecken unfähig. »Es freut mich ungemein, Ihre Bekanntschaft zu machen, Frau Finch. Ich habe mich lange nach diesem Vergnügen gesehnt. Ihnen, Herr Finch, sage ich meinen besten Dank für alles Freundliche, das Sie meinem Bruder erwiesen haben. Vermutlich Madame Pratolungo. Erlauben Sie mir, Ihnen die Hand zu reichen. Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, dass ich von Ihrem berühmten Gatten gehört habe. Oh, da ist ein Baby, das Ihrige, Frau Finch?« »Ist es ein Mädchen oder ein Knabe? Ein schönes Kind, wenn ein Junggeselle sich ein Urteil darüber erlauben darf. Tweet, tweet, tweet!« Er zirpte dem Kind etwas vor, als wäre er der Papa, und schnalzte vergnüglich dazu mit den Fingern. Der arme, entstellte Oskar blickte mich mit triumphierenden Augen an, die mich zu fragen schienen: »Was habe ich Ihnen gesagt? Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Nugent alle Menschen bei der ersten Begegnung bezaubert?« »Das war sehr wahr.« Nugent hatte wirklich etwas Unwiderstehliches. In seinem Wesen, so ganz von Oskar verschieden, glich er ihm nur, wenn er sich ruhig verhielt, und war ihm doch in anderer Beziehung wieder so ähnlich. Ich kann ihn nur als ein vervollkommnetes Exemplar seines Bruders bezeichnen. Er hatte die anmutige Lebhaftigkeit des Geistes und das behagliche, gewinnende Selbstvertrauen, welche Oskar fehlten. »Und einen wie vortrefflichen Geschmack«, sagte er. »Er liebte Kinder. Er ehrte das Andenken meines herrlichen Pratolungo. Nugent Dubourg war noch keine halbe Minute im Zimmer, als er schon Frau Finchs und mein Herz gewonnen hatte.« Von dem Baby wandte er sich zu Herrn Finch und deutete auf den offen auf dem Tisch liegenden Shakespeare. »Haben Sie den Damen vorgelesen?« fragte er. »Ich fürchte, wir haben Sie unterbrochen.« »Bitte recht sehr«, sagte der Pfarrer mit dem Ausdruck der selbstbewusstesten Höflichkeit. »Wir können das ein andermal fortsetzen. Es ist meine Gewohnheit, Herr Nugent, im Familienkreise laut vorzulesen. Als Geistlicher und als Freund von Poesie habe ich seit langer Zeit vielfache Veranlassung gehabt, die Kunst der Deklamation zu kultivieren.« »Verzeihen Sie, mein verehrter Herr, Sie haben aber diese Kunst in ganz falscher Weise kultiviert.« Herr Finch verstummte wie vom Donner gerührt. »In seiner Gegenwart wagte es jemand, eine eigene Meinung zu haben? Im Wohnzimmer des Pfarrhauses nahm es sich jemand heraus, den Pfarrer mitten in einem Satze zu unterbrechen? Machte sich der wahnsinnigen Verwegenheit schuldig, ihm als Vorleser mit dem offenen Shakespeare vor sich zu sagen, dass er falsch gelesen habe? Oh, wir haben Sie noch gehört, als wir eintraten«, fuhr Nugent mit unerschüttertem Selbstvertrauen in der verbindlichsten Form fort. »Sie haben so gelesen.« Er nahm den Hamlet zur Hand und las die erste Zeile der vierten Szene. »Die Luft geht scharf, es ist entsetzlich kalt.« Mit einer unwiderstehlich komischen, genauen Wiedergabe der Deklamation des Herrn Finch. So würde Hamlet nicht sprechen. Kein Mann in jener Lage würde die Bemerkung, dass es entsetzlich kalt sei, in bellendem Tone machen. Shakespeare ist vor allen Dingen naturwahr. In welcher Verfassung befindet sich Hamlet in dem Augenblick, wo er sich darauf gefasst macht, den Geist zu sehen? Er ist nervös und empfindlich gegen die Kälte. Lassen Sie ihn das natürlich äußern. Lassen Sie ihn reden wie jeder andere Mensch unter gleichen Umständen. Hören Sie doch einmal, das muss rasch und ruhig gelesen werden. Die Luft geht scharf. Hier hält Hamlet inne und schauert vor Kälte. Brrr. Es ist entsetzlich kalt. Sehen Sie, so muss man Shakespeare lesen. Herr Finch hob den Kopf so hoch, wie es ihm irgend möglich war, und schlug mit der flachen Hand auf das offene Buch, dass es einen lauten, feierlichen Klang gab. »Erlauben Sie mir zu sagen, mein Herr«, fing er an. Nugent unterbrach ihn wieder in der heitersten Laune. »Sie sind nicht der Meinung? Gut. Darüber zu disputieren wäre ganz nutzlos. Ich weiß nicht, wie Sie in dieser Beziehung sind. Ich bin der eigensinnigste, auf seiner Meinung beharrendste Mensch, den es geben kann. Es ist verlorene Zeit, mein verehrter Herr, mich überzeugen zu wollen. Jetzt sehen Sie einmal das Kind an.« Plötzlich musste das Kind Eugens Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Er drehte sich auf den Fersen herum und wandte sich an Frau Finch. »Ich nehme mir die Freiheit zu behaupten, Madame, dass es keine unsinnigere Kleidung geben kann, als die man in diesem Lande den kleinen Kindern anzieht. Die drei Hauptfunktionen, welche ihr reizendes Kind da verrichtet, saugen, schlafen und wachsen, werden gehemmt. Im gegenwärtigen Augenblick saugt es nicht und schläft es nicht, sondern es wächst aus allen Kräften. Und so ist es ihm unter diesen Umständen dringendstes Bedürfnis, seine Glieder nach jeder Richtung hin so frei wie möglich bewegen zu können. Sie lassen es seine Arme nach Herzenslust regen und benehmen ihm die Möglichkeit, mit den Beinen zu stoßen. Sie ziehen ihm ein Kleid an, das dreimal so lang ist wie es selbst. Es versucht es wohl mit den Beinen zu zappeln wie mit den Armen, aber es kann nicht, denn es verwickelt sich mit seinen Zehen in das unglückliche lange Kleid, und was die Natur zu einer Lust für das Kind machen wollte, wird ihm zur Anstrengung. Kann es etwas Absurderes geben? Was geht denn in den Müttern vor? Warum denken sie nicht selbst nach? Lassen Sie sich von mir raten, Frau Finch. Freiheit, herrliche Freiheit für die Beine meines jungen Freundes. Raum, freien Raum für die Füße dieses gepeinigten Säuglings. Frau Finch hörte Nugent wie hilflos zu, hob die langen Röcke des Baby empor und sah sie sich an, starrte Nugent Dubourg mit kläglicher Miene an, öffnete die Lippen, um zu reden, besann sich aber dann eines Besseren und heftete ihre wässrigen Augen auf ihren Gatten. Herr Finch machte einen neuen Versuch, seine Würde zur Geltung zu bringen, und wollte dieses Mal eine gewaltig satirische Antwort loslassen. »Sie müssen mir in Betreff Ihres meiner Frau erteilten Rates zu bemerken erlauben, Herr Nugent, dass derselbe von größerem praktischem Gewichte sein würde, wenn er der Rat eines verheirateten Mannes wäre. Ich möchte Sie daran erinnern.« »Sie möchten mich daran erinnern, dass mein Rat der eines Junggesellen ist? Oh, gehen Sie, damit dürfen Sie mir jetzt nicht mehr kommen. Den Einwand hat Dr. Johnson schon vor einem Jahrhundert ein für allemal beseitigt. Mein Herr«, sagte er zu jemand, der so dachte wie Sie, »Sie können einen Tischler, der Ihnen einen schlechten Tisch gemacht hat, schelten, wenn Sie auch selbst keinen Tisch machen können.« »Und ich sage zu Ihnen, Herr Finch, ich darf einen Fehler in den Rücken eines Baby tadeln, wenn ich auch selbst kein Baby habe. Finden Sie das nicht überzeugend? Nicht? Nun wohl, nehmen Sie ein anderes Beispiel. Sehen Sie sich Ihr Zimmer hier an. Ich sehe auf den ersten Blick, dass es schlechtes Licht hat. Es hat nur ein Fenster und müsste zwei haben. Braucht man ein praktischer Baumeister zu sein, um das zu entdecken? Dies wäre doch eine absurde Forderung.« »Sind Sie jetzt überzeugt? Nein? Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Was für bedrucktes Papier liegt da auf dem Kaminsims? Luxussteuer? Aha, das geht, das können wir als Beispiel gebrauchen. Sie sind nicht Mitglied des Unterhauses, Sie sind auch nicht Schatzkanzler. Haben Sie aber darum nicht doch Ihre eigene Meinung? Müssen Sie und ich im Parlamente sitzen, um zu sehen, dass die altersschwache englische Verfassung in den letzten Zügen liegt? Und die junge, kräftige Republik ihre ersten Atemzüge tut«, platzte ich nach meiner Gewohnheit bei jeder möglichen Gelegenheit, das Pratolungo-Programm zu verkünden, heraus. Sofort drehte sich Nugent Dubourg wieder auf den Fersen herum, wandte sich an mich und sagte mir seine Meinung über meine Ansichten, gerade wie er dem Pfarrer seine Meinung über die richtige Art, den Hamlet vorzulesen, und Frau Finch über die zweckmäßigste Art, Babys zu kleiden, gesagt hatte. »Durchaus nicht«, rief er in höchst positivem Tone, »die junge Republik ist in der politischen Familie das Kind mit den doppelten Gliedern. Geben Sie das Kind auf, Madame, Sie werden es nie zum Manne erziehen.« Ich versuchte es mit genau demselben Erfolge wie vorher der Pfarrer, meine Ansicht zur Geltung zu bringen, und berief mich entrüstet auf die Autorität meines berühmten Gatten. »Dr. Pratolungo«, fing ich an, »War ein rechtschaffener Mann«, unterbrach mich Nugent. »Ich bin selbst ein liberaler Fortschrittsmann. Ich achte ihn hoch, aber alle aufrichtigen Republikaner haben denselben Missgriff getan. Sie glauben an das Vorhandensein eines Gemeinsinns in Europa.« »Täuschung. Der Gemeinsinn ist tot in Europa. Gemeinsinn ist eine edle Regung junger Nationen, neuer Völker.« In dem selbstsüchtigen alten Europa ist das Privatinteresse an die Stelle des Gemeinsinnes getreten. Ihr Gatte ging, als er die Republik predigte, von der Voraussetzung aus, dass die Republik die Nation erheben werde. Pah, wenn Sie von mir verlangen, dass ich die Republik annehmen soll, so müssen Sie mir beweisen, dass ich mich dabei selbst erheben kann, dann will ich Sie anhören. Das ist die einzige Kraft, durch welche Sie je hoffen können, republikanische Institutionen in der alten Welt einzuführen. Ich war entrüstet über solche Gesinnungen. »Mein berühmter Gatte«, fing ich wieder an, »würde lieber gestorben sein, ehe er an die niedrigsten Instinkte seiner Mitmenschen appelliert hätte. Vollkommen richtig, das war gerade sein Fehler. Darum hat er auch nie etwas aus der Republik machen können. Darum eben ist die Republik in der politischen Familie das Kind mit doppelten Gliedern. Quod erat demonstrandum«, schloss Nugent Dubourg, indem er mich mit einem liebenswürdigen Lächeln und mit der leichten, ausdrucksvollen Handbewegung abtat, wie wenn er sagen wollte, »Jetzt bin ich mit diesen drei Leuten nach der Reihe fertig geworden. Ich bin ebenso zufrieden mit mir wie mit Ihnen.« Sein Lächeln war unwiderstehlich. So sehr ich wünschte, die entwürdigenden Schlüsse, zu denen er gelangt war, zu bestreiten, so hatte ich doch im Augenblick nicht Feuer genug in mir, meine eigene Entrüstung zu nähren. Der ehrwürdige Finch saß ingrimmig in einer Ecke und war damit beschäftigt, so gut er konnte, die neue Entdeckung zu verdauen, dass es noch außer dem Pfarrer von Dimchurch einen Mann gäbe, der eine außerordentlich hohe Meinung von sich selbst habe und diese Meinung mit beredtester Zuversicht kundgäbe. Die kurze Pause, die nun entstand, benutzte Oskar, um zum ersten Male das Wort zu ergreifen. Bisher hatte es ihm völlig genügt, seinen geistreichen Bruder zu bewundern. Jetzt trat er an mich heran und fragte mich, was aus Lucilla geworden sei. »Die Magd sagt mir, sie sei hier«, sagte er. »Ich möchte ihr Nugent gern vorstellen.« Nugent schlang seinen Arm zärtlich um den Hals seines Bruders und drückte ihn ans Herz. »Du lieber alter Junge, ich möchte es gerade so gern wie du.« »Lucilla hat vorhin das Zimmer verlassen, um einen Gang durch den Garten zu machen«, antwortete ich. »Ich will sie suchen«, sagte Oskar. »Warte du hier auf mich, Nugent, ich bringe sie her.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer. Noch bevor er die Tür geschlossen hatte, erschien eine der Mägde, um Frau Finch eine vertrauliche Mitteilung über ein häusliches Ereignis zu machen. Nugent bat diese, als sie an ihm vorüberging, mit komischem Ernst flehentlich sich doch von Vorurteilen loszumachen und die Frage der Babykleidung gründlich zu prüfen. Herr Finch nahm diese zweite Bezugnahme auf den Gegenstand übel. Er erhob sich, um seiner Frau zu folgen. »Wenn Sie erst einmal verheiratet sind, Herr Nugent«, sagte der Pfarrer in strengem Ton, »werden Sie wohl lernen, die Behandlung eines Säuglings der eigenen Mutter zu überlassen.« »Da sind Sie wieder im Irrtum«, bemerkte Nugent, indem er Herrn Finch mit unveränderter guter Laune bis an die Tür folgte. »Die Vorstellung, die sich ein verheirateter Mann von einem anderen Manne als Ehemann macht, reduziert sich immer auf die Vorstellung, die er von sich selbst hat.« Als sich die Türe hinter Herrn Finch schloss, wandte er sich zu mir und sagte, »Jetzt sind wir allein, Madame Pratolungo. Ich möchte mit Ihnen über Fräulein Finch reden. Wir müssen die Augenblicke, bis sie wieder hereinkommt, benutzen. Oskar hat mir nur geschrieben, dass sie blind sei. Ich interessiere mich natürlich für alles, was die künftige Frau meines Bruders angeht und ganz besonders für das Leiden, mit dem sie unglücklicherweise behaftet ist. Darf ich fragen, seit wann sie blind ist?« »Seit ihrem zweiten Lebensjahre«, antwortete ich. »Infolge eines Unglücksfalls?« »Nein.« »Also wohl infolge eines hitzigen Fiebers oder einer anderen schweren Krankheit?« Dieses Eingehen auf medizinische Einzelheiten von seiner Seite fing an, mich ein wenig zu befremden. Ich habe nie gehört, dass Ihre Blindheit die Folge eines hitzigen Fiebers oder einer anderen Krankheit gewesen sei, erwiderte ich. Soviel ich weiß, erblindete sie, ohne dass eine für Ihre Umgebung erkennbare Ursache vorgelegen hätte. Zutraulich rückte er seinen Stuhl etwas näher an mich heran und fragte mich, wie alt ist sie? Diese Frage kam mir noch befremdlicher vor. Er mochte es wohl merken, als ich ihm Lucillas Alter sagte. Unter den obwaltenden Umständen, erklärte er mir, habe ich besondere Gründe, welche mich davon zurückhalten, mich mit meinem Bruder oder irgendeinem Mitglied der Familie über die Blindheit näher zu unterhalten. Ich muss damit warten, bis ich mit meiner Unterhaltung einen guten praktischen Zweck verbinden kann. Mit Ihnen aber kann ich getrost auf den Gegenstand eingehen. Als sie damals erblindete, hat man doch natürlich kein Mittel zu ihrer Wiederherstellung unversucht gelassen. »So wird es wohl sein«, entgegnete ich. »Es ist so lange her, ich habe nie danach gefragt.« »So lange her«, wiederholte er und dachte dann einen Augenblick nach. Seine Reflexionen veranlassten ihn zu der schließlichen Frage, »Sie selbst und auch Ihre Umgebung haben sich vermutlich ganz in den Gedanken ergeben, dass sie für Lebenszeit hoffnungslos erblindet sei.« Anstatt ihm zu antworten, stellte ich ihm meinerseits eine Frage. Mein Herz fing an, rascher zu schlagen, ohne dass ich wusste, warum. »Herr Nugent Dubourg«, sagte ich, »was bedeuten Ihre Fragen in Betreff Lucillas?« »Madame Pratolungo«, erwiderte er, »Sie bedeuten, dass ich etwas erwäge, worauf ein Freund von mir mich in Amerika aufmerksam machte.« »Ist das der Freund, dessen Sie in Ihrem Briefe an Ihren Bruder Erwähnung taten?« »Derselbe.« »Der deutsche Herr, den Sie mit Oskar und Lucilla bekannt machen wollten?« »Ja.« »Darf ich fragen, wer er ist?« Nugent Dubourg fixierte mich scharf, dachte wieder einige Augenblicke nach und antwortete dann, »Es ist der größte lebende Augenarzt.« Im Nu war mir klar, was allen seinen Fragen zugrunde gelegen hatte. »Gerechter Gott«, rief ich aus, »Sie werden doch nicht so wahnsinnig sein zu glauben, dass Lucillas Blindheit, nachdem sie 21 Jahre lang gedauert hat, geheilt werden könne?« Plötzlich bedeutete er mir durch ein Zeichen zu schweigen. In diesem Augenblick nämlich öffnete sich die Tür und Lucilla trat, gefolgt von Oskar, ins Zimmer. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. Dezember 2023.